Aber ein bisschen bin ich dabei geblieben. Der Wert einer Sache ist oft Bullshit. Der gute Käse ist am Ende auch nur ein Mittel der Selbstvergewisserung. Der Kapitalismus bringt uns bei, dass unsere Arbeitskraft unsere wichtigste Eigenschaft ist. Wir verbessern uns selbst, wir lernen, wir halten uns fit. Alles, um aus unserer eigenen Person wirtschaftlichen Nutzen zu schlagen. Und die Produkte, die wir kaufen, sind dazu da, unsere Arbeitskraft zu erhalten. Gesundes Essen, um nicht krank zu werden. Urlaube, um vom Stress zu entspannen. Wir investieren in uns selbst und in die Weltwirtschaft gleichermaßen. Wenn wir nun auf einmal mehr Geld verdienen, sind wir davon überzeugt, dass auch unsere Arbeitskraft an Wert gewonnen hat, wodurch wir uns zu neuen Investitionen in uns selbst aufgefordert fühlen. Wer viel verdient und trotzdem den billigen Käse kauft, der hat das Gefühl, seinem eigenen Wert nicht gerecht zu werden. Wir müssen also Käse kaufen, der zu unserem Einkommen passt, um zu rechtfertigen, dass wir genau dieses Einkommen verdienen und brauchen. Schließlich haben wir ja jeden Monat diese recht hohe Käserechnung.